Nun, lassen Sie mich einige dieser von mir diagnostizierten Patentlösungen klassischer Art Ihnen vorstellen. Ich arbeite, das hätte ich erwähnen sollen, nicht nur als Therapeut, sondern ich mache auch Beratungen mit internationalen Großfirmen. Ich finde, dass die Lage dort, dass die genau dieselbe sein kann. Und eine dieser Patentlösungen, im einen wie im anderen Bereich, ist die klassische Annahme, dass zweimal so viel vom selben Guten doppelt so gut sein muss. Und das ist ganz einfach nicht der Fall. Es gibt eine ganz merkwürdige Grenze, wo das auf einmal nicht mehr stimmt. In der Medizin ist das ja wohl bekannt. Wenn Sie die Dosis Ihrer Medizin verdoppeln, können Sie leicht sich vergiften. Also das Gute an der Medizin wird dann zum Schlechten. Aber das amüsanteste Beispiel dieser Art, das hat die amerikanische Weltraumbehörde erlebt, als sie daran ging, einen Hangar zu bauen, um die kirchturmhohen Weltraumraketen vor dem Abschuss, vor Witterungseinflüssen zu schützen. Also vor allem vor Blitzschlägen und vor Regen. Hangars baute man damals seit vermutlich 80 Jahren. Und man ging also frohgemut daran, den größten vorhandenen Hangar, das heißt die Dimensionen des größten Hangars, mit 10 zu multiplizieren. Und als das Gebäude fertig war, es soll sich um den größten Leerraum der Welt handeln, stellte man das Unerwartete fest, nämlich dass ein Leerraum dieser Größe sein eigenes inneres Klima hat. Was unter anderem bedeutet, Ansammlung von Kondenswasser, das wolkenbruchartig herunterkommen kann, und Entladungen statischer Elektrizität. Dass das Ding also von sich aus gerade das produziert, wogegen es schützen sollte, scheint mir als ein klassisches Beispiel einer solchen Patentlösung zu sein. Eine ganz ähnliche Annahme ist die Idee, dass wenn etwas schlecht ist, das Gegenteil gut sein muss. Auch das ist weit verbreitet und es fällt uns oft äußerst schwer, das nicht nur zu sehen, sondern dann womöglich auch noch anzuerkennen. Gestatten Sie mir da hier den Verweis auf Mani, der von 216 bis 276 lebte und der Gründer einer gnostischen Weltreligion war, die zu jener Zeit das Christentum fast verdrängte. Es handelt sich um eine Auffassung, wie Sie wissen dürften, wonach die Welt sich in aus Gegensatzbaren zusammensetzt. Gut und Bös und so weiter. Und dass eben nur der völlige Sieg dieser einen Seite dann die endgültige Lösung herbeiführen kann. Ob die Welt wirklich auf Mani warten musste, um bei dieser Schlussfolgerung anzukommen, sei dahingestellt. Ich glaube, dass auch die Tiere nach dieser Philosophie leben. Fressen ist gut, hungern ist schlecht, gefressen werden erst recht. Ob wir wirklich auf Mani warten mussten, um da bei dieser Philosophie anzukommen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wir können das immer und immer wieder beobachten. In die immer vergeistigtere Marmormusik der hellenischen Tempel brach der nahöstliche, nächtlich chaotische Dionysus ein. Die überschwängliche Verehrung des Weiblichen im Marienkult und im Troubadour, also im Minnedienst, hatte als grausigen Weggenossen die Hexenverbrennungen. Die Religion der Liebe verehrte sich zur Inquisition. Die Ideale der französischen Revolution machten die Einführung der Guillotine notwendig. Auf den Schah folgte der Ayatollah. Und diese nächste Bemerkungen wird vielleicht an vielen von Ihnen sehr unangenehm sein, oder Sie empören. Auf die Somozas folgten die Sandinistas. Und in Saigon fragt man sich vermutlich schon seit langem, was noch schlechter war. Die Befreier von der anderen Seite des Pazifik oder jene aus dem Norden. Wieso? Weil es mit der Annahme, das Gegenteil des Schlechten sei das Gute, irgendwie nicht stimmt. Und nicht ganz einfach deswegen, weil das Gute noch nicht gut genug oder sein Gegenteil noch nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist. Ich habe mich in meinen eigenen Behauptungen verfangen und mein Schluss steht in direktem Widerspruch zu der ursprünglichen Idee, von der ich ausgehe. Indem ich von schrankenloser Freiheit ausgehe, schließe ich mit unbeschränktem Despotismus. Aber ich füge hinzu, dass es außer meiner Lösung der gesellschaftlichen Formel keine andere geben kann. Dies lässt Dostojewski seinen Weltbeglücker Schigaljow in den Dämonen sagen. Und der Schüler Dostojewskis, Berdjajew, schreibt Ähnliches über die Freiheit. Die Freiheit kann nicht identifiziert werden mit dem Guten, mit der Wahrheit, mit der Vollkommenheit. Und eine jede Vermengung und Identifizierung der Freiheit mit dem Guten und der Vollkommenheit selbst ist eine Verneinung der Freiheit, ist ein Bekenntnis zu Gewalt und Nötigung. Das zwangsweise Gute ist schon nicht mehr das Gute, es wird so zum Bösen.